das Selma zu deinem Vater? Also das wäre zu einfach. Sam hat zu Mami dann gesagt, dass er nach Hause muss, um eine andere zu heiraten. Ratte! Scheißkerle! Wartet mal! 4. August war das eine Nacht. War immer noch frustriert wegen Sam, aber nach dem Auftritt hat Bill ein Motorboot ausgeliehen und wir sind zusammen zur Insel rübergefahren. Eins ergab das andere und Punkt, Punkt, Punkt. Bill, 15. August war das eine Nacht. Aus heiterem Himmel stand Harry vor der Tür und ich habe ihm die Insel gezeigt. Ich bin wohl langsam ein Fall für die Klapse, aber er war so süß, da bin ich einfach schwach geworden und Punkt, Punkt, Punkt! Ja, der edle Samenspender hat einen Namen. Naja, beziehungsweise drei. Sam, Bill oder Harry. Und alle drei kommen zur Hochzeit? Ja. Oh. Wissen die denn Bescheid? Na, du bist gut, Lisa. Was würdest du denn einem wildfremden Typen schreiben? Kommen sie zu meiner Hochzeit? PS, kann sein, dass sie mein Vater sind? Nein. Alle drei glauben, dass Mami die Einladung geschrieben hat. Ja, nach all dem, was da so drin steht, wundert es mich nicht, dass sie zugesagt haben. Oh. Honey, honey, so ist richtig wahr. Was man